Die Bruchbauern. Pattweg ist ein Fußweg. Gremstern ist Räuspern. Dössel, der Baum, an dem die Hälften des Tores angeschlossen werden. Braken sind trockene Zweige. Risch ist Riedgras. Der große Freie, ein Gau zwischen Hannover und Burgdorf. Jedoch ein Weckruf. Wiem ist der Boden, Brödel eine Patsche. Wurfboden, das Wurzelwerk eines vom Sturme geworfenen Baumes. Stuken ist ein Baumstumpf. Markwart ist der Eichelheer. Dele ist die Diele, der Hauptraum im Hause.